Live 4. Wir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel »Wenn man komisch wird«. Thank you. Musik von den Wooden Ships, wenn man komisch wird. Ich hatte vor einigen Monaten einen ehemaligen Freund wieder getroffen. Seit Ewigkeiten waren wir uns schon nicht mehr über den Weg gelaufen. Bernd. Natürlich taten wir, was bei solcherlei Gelegenheiten üblich ist. Wir sprachen über alte Zeiten. Was habe ich oft bei dir geschlafen, wenn ich den Bus verpasst hatte, sagte ich und fügte hinzu, ich kann mich auch noch an deine irrsinnig vielen Katzen erinnern. Was ist aus denen eigentlich geworden? Bernd, mein Gegenüber, starrte mich nun irritiert an und sagte, ich habe nie Katzen besessen und du hast auch nie bei mir geschlafen. Diese, seine Einlassungen irritierten mich nun wieder und wer weiß, wohin die ganze Geschichte gelaufen wäre, wenn sich nun nicht eine alte Weggefährtin von Bernd mit eingeschaltet hätte. Natürlich hattest du Katzen, und zwar nicht zu knapp, sagte sie, und der Klaus hat auch tierisch oft bei dir gepennt. Und dann wandte sie sich zu mir herüber. Klaus, sagte sie, das ist 30 Jahre her. Die Katzen sind natürlich alle tot. Sie lachte schallend, und Bernd schlug sich an den Kopf. Ach ja, sagte er nun, jetzt fällt es mir wieder ein, die Katzen. Und du auf dem Sofa. Übrigens, Bernd senkte nun ein wenig seine Stimme. Wusstest du, dass man Katzenfutter essen kann? Gespannt wartete er auf meine Antwort. Ich habe es nie probiert, antwortete ich etwas ausweichend. Wie schmeckt es denn? Es geht, sagte er und fügte hinzu, ich habe es jedenfalls eine Zeit lang gegessen. Weit nach Mitternacht verabschiedeten wir uns herzlich, nahmen uns wie früher in den Arm. Als ich im Wagen saß, hielt ich einen Moment lang inne und dachte mir, der Bernd, der ist ein echt feiner Kerl, aber er ist komisch geworden. Manchmal passiert so etwas. Du wachst eines Morgens auf und bist komisch. Merkst es selber nicht, aber die Leute, die merken es. Der ist komisch geworden, sagen sie. On all your words, and very still. Wenn man komisch wird, bin ich komisch? Diese Frage umtreibt mich offen gestanden immer dann besonders heftig, wenn ich nach meiner Ferienauszeit erstmals wieder eine Sendung bestreite, so wie das hier und jetzt der Fall ist. Panikattacken, Herzrasen, nun gut, ich will nicht übertreiben, aber eine gewisse Unruhe, die jedenfalls stellt sich in schöner Regelmäßigkeit bereits Tage vorher verlässlich ein. Jahr für Jahr wird das im Übrigen schlimmer. Immer. Spiele ich die richtige Musik zur richtigen Zeit? Frage ich mich bang und denke, hoffentlich nicht. Dann nämlich könnten wir ja gleich irgendeinen Saftladen am Stadtrand aufmachen und ihn mit »Hier, spiel die richtige Musik zur richtigen Zeit« bewerben. Nein, die falsche Musik zur richtigen Zeit oder aber besser noch, die richtige Musik zur falschen Zeit, das muss das erstrebenswerte Ziel sein. Kein leichtes Unterfangen. Und gerade deshalb sehnte ich zuletzt ja auch die Ferien so herbei. Und mit ihnen den Wunsch nach völliger Stille, Ruhe, Abgeschiedenheit. Von Musik jedenfalls hatte ich die Nase gestrichen voll. Zumindest bildete ich mir das ein, wie jedes Jahr um diese Zeit. Und hätte ich mir aus dem unüberschaubaren Kosmos von Songtexten auch nur eine Zeile herausgreifen und sagen dürfen, die nehme ich. Das ist meine, die ist für mich. Dann wäre es ganz sicher eine aus dem neuen Franz Ferdinand Album geworden. Ganz hinten, nach hinten raus, also immer gut. Dort nämlich heißt es im Lied Goodbye Lovers and Friends unmissverständlich I hate pop music. Ich hasse Popmusik. the only thing I ask. So don't play pop music, no, you know I hate pop music. Just sing Amazing Godless Grace. Goodbye, lovers and friends. It's so sad to leave you when they lie and say, this really is the end. Die gerade hier gehörte Band heißt, übersetzt man ihren Namen ins Deutsche, Waldbrand. Sie kommt aus New York, Forest Fire. Davor Franz Ferdinand, Goodbye Lovers and Friends, auf Wiedersehen, ihr Lieben. Nun also Ruhe, Stille, Abgeschiedenheit. Ein probates Mittel, um diese Zustände wahrhaftig vorzufinden, ist übrigens tatsächlich Wandern. Ich ging also vor nicht langer Zeit aus dem Haus und nahm mir vor, so 10, 12 oder auch 14 Tage lang durch den Wald, Wiese, Feld und über einsame Landstraßen zu stapfen, um hinterher dann einfach zu schauen, wo ich am Ende herauskommen würde. Frische Luft, plätschernde Bäche, zwitschernde Vögel, rauschende Baumwipfel und so weiter. Ich will die ganzen hübschen Begleiterscheinungen an eines solchen Manövers erst gar nicht alle hier aufzählen, sondern mich stattdessen den Gefahren widmen. Oder genauer, der Hauptgefahr. Leicht nämlich kann es passieren, dass man derart alleingelassen und nur mit sich unterwegs komisch wird, indem man etwa anfängt zu sprechen, obwohl niemand da ist. Beginnen kann das als harmloses, unverfängliches Selbstgespräch. Fortsetzen kann es sich, indem man plötzlich beginnt, herumstehende Bäume oder Maispflanzen oder sonst was anzusprechen. Na, auch hier? Oder aber man beginnt plötzlich, Tiere anzuquatschen, die einem im Wald begegnen. Gelegenheit dazu gab es in meinem Fall durchaus. In einem größeren Waldstück auf Düsseldorfer Stadtgebiet etwa stand urplötzlich ein Wildschwein unmittelbar vor mir. Eine Sau kam aus dem Farn des Waldes, blieb gefühlte 3 Minuten nur wenige Meter vor mir einfach stehen und starrte mich merkwürdig teilnahmslos an. Dann trabte sie zurück ins Farndickicht. »Mach's gut«, rief ich ihr hinterher, aber das war's dann auch. »Nur mach's gut«. Wirklich nicht mehr. Selbstgespräche führte ich nach meiner Erinnerung mit zunehmender Zeit zwar nicht. Ebenso wenig sprach ich mit Bächen oder Wasserpflanzen. Nein, es wurde in Wahrheit noch viel schlimmer. Nach und nach nämlich begann ich mit Wahlplakaten zu sprechen, die auch auf einsamsten Nebenstraßen durchaus üppig platziert worden waren. Oder dann gleich dutzendfach in menschenleeren Ortschaften, durch die ich gelegentlich kam. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir hier ein Kandidat der CDU, Hermann Gröhe, dessen Konterfei offenbar recht umtriebig plakatiert worden war bzw. ist. Jeweils versehen mit dem Slogan »Gemeinsam für unsere Heimat«. Nach einer Weile begann ich, ihn beim Vornamen anzusprechen, sobald sein Bild meinen Weg kreuzte. »Na, Hermann«, sagte ich. Und er antwortete in schöner Regelmäßigkeit, gemeinsam für unsere Heimat. Zumindest schien mir das so. Bei einer Gelegenheit wies ich ihn darauf hin, dass ich eine Blase unter dem rechten Fuß hätte vom vielen Wandern. Er schaute mich von oben herab an und sagte erneut, gemeinsam für unsere Heimat. Sonderlich hilfreich fand ich seine Antwort nun wirklich nicht. Und um ehrlich zu sein, ich war schon etwas verärgert. If you want a love that is hypnotized, transfer money from account to account. Keeps coming in, it keeps coming out. Every time we speak, now you sense it down. You used to be some kind of super clown. Oh. Wenn man komisch wird. Auch mit Gröhes Gegenspieler Kürzen von der SPD machte ich natürlich mehrfach Bekanntschaft, lächelte doch auch er nicht gerade knapp von zahlreichen Plakaten zu mir herüber. Und auch ihn nannte ich nach kurzer Eingewöhnungszeit beim Vornamen. Klaus. Na, Klaus, sagte ich, wenn sich unsere Wege in tiefster Einsamkeit wieder einmal kreuzten. Klare Kante, antwortete er nach meiner Erinnerung, und ich begann dann gelegentlich dieses Lied zu summen an der Nordseeküste, Klaus und Klaus. Das allerdings passte hier nicht hin und überhaupt, die Version der Dubliners hatte mir eh immer besser gefallen. Dazu wollte ich ja auch gar keine Musik. Also bitte. Irgendwann gesellte sich dann zum Glück auch noch Patrick hinzu. Ein weiterer Kandidat mit seinem Plakat. Parteizugehörigkeit und Hausname sind mir entfallen, nicht aber der auf dem Plakat platzierte Slogan. Patrick packt's. Nun finde ich zwar das Satzzeichen wie etwa der Apostroph hinter packt in einem Slogan eigentlich nichts zu suchen haben, mit Ausnahme vielleicht des Ausrufezeichens. Trotzdem erwischte ich mich dabei, mich jeweils besorgt zu erkundigen, ob Patrick es denn nun packt, wo immer ich ihm begegnete. Patrick packt's, kam dann postwendend die Antwort und ich setzte meinen Fußmarsch halbwegs beruhigt fort. Trotzdem, so konnte es ja nun einmal nicht weitergehen. Unmöglich konnte ich einen Großteil meiner Ferien damit zubringen, durch entlegene Gegenden zu stapfen und mit niemand sonst zu kommunizieren, als mit Politikern auf Wahlplakaten. Das kannst du echt keinem erzählen, herrschte ich mich an und, oh Gott, da war's, das Selbstgespräch. Sei es drum, dachte ich, und wo wir schon einmal dabei waren, gab ich mir gegenüber auch gleich Folgendes zu bedenken. Die Leute. Die Leute werden hinterher sagen, irgendwie ist er etwas komisch geworden. Musik. trying wrong. We're too far gone. I'm dying nightly inside recurring dreams that aren't my own. Ja, wenn man komisch wird. Am folgenden Tag meiner Wanderung erschien Licht am Ende des Tunnels. Reichlich abgekämpft erreichte ich in den frühen Abendstunden eine kleine Ortschaft und platzte dort unvermittelt in eine Art Dorffest, das auf einer Wiese an einem Teich stattfand. Hübsch. Ein Großteil der Männer trug Uniformen, die unschwer erahnen ließen, wer hier hauptverantwortlich das Zepter schwang. Die Feuerwehr. Es gelang mir, in das ein oder andere harmlose Gespräch verstrickt zu werden, und das tat mir mal so richtig gut. Ich konnte noch richtig sprechen, stellte ich zudem erleichtert fest. Dann ebbten die Gespräche allerdings ab, weil nun eine Zwei-Mann-Kombo die Bühne betrat und einer der beiden Musiker einen längeren Andrea Berg-Block ankündigte. Block übrigens in diesem Fall mit CK und nicht mit G. Mehrere Lieder von Andrea Berg also in einer Linie gespielt. Tadellos machten die beiden das. Trotzdem, meine Begeisterung hielt sich in Grenzen. Eigentlich hatte ich von Musik die Nase gestrichen voll. Und auch wenn der Sänger sich dermaßen viel Hall in die Stimme kippte, dass man am Ende mit ein wenig Fantasie glauben mochte, hier stünde tatsächlich Andrea Berg auf der Bühne. Nein, nein, und wieder nein. Ich sehnte mich zurück auf das Haldern-Pop-Festival. Dann überlegte ich angestrengt, ob man nicht Musik in Deutschland zumindest tage- oder wochenweise komplett verbieten könnte. Vor meinem geistigen Auge erschienen nun nacheinander meine Plakathelden der letzten Tage. Patrick, Klaus und Hermann mit ihren Wahlslogans. Klare Kante. Gemeinsam für unsere Heimat. Patrick packt's. Aber diese Slogans waren nun zum wiederholten Male bereits nicht hilfreich. Und nach einer Weile dann auch gar nicht mehr erforderlich. Das Blatt nämlich wendete sich. Die Zwei-Mann-Kombo glänzte nun mit lupenreinem Softrock oder sagen wir ruhig Yachtrock hier am Teich. Und die beiden krönten ihren Set mit einem Song von, verdammt, ich kannte das Lied, aber von wem war es und wie zum Teufel hieß es, herrje? Sleep, I go out and dance to your beat. blistered and bruised. Smoke, dust, yelling legs upon my face, telling me there is no more space. And then your hand reaches mine, and then you kiss me so that it gets harder to see the pain. Though I feel it around my neck, I still can feel it around my back. Die deutsch-luxemburgische Band Say Yes Dog steht kurz vor der Veröffentlichung ihrer neuen EP. Daraus habe ich hier gerade den Titel Around My Neck gespielt. Und davor, ja, Never Be The Same im Original und natürlich auch im Original gespielt vom Texaner Christopher Cross. Ich war zur Bühne gegangen, hatte mich bei der eben erwähnten Combo erkundigt. Mir war das peinlich gewesen, denn eigentlich muss ich so etwas ja wissen. Und zwar wie aus der Pistole geschossen. Als Deep Purple 1970 in Cross Heimatstadt San Antonio auftraten und Gitarrist Ritchie Blackmore urplötzlich krankheitsbedingt nicht mit auf die Bühne konnte, sprang Christopher Cross damals spontan als Ersatz ein. Auch das sollte ich eigentlich wissen, oder? Gewusst haben jedenfalls. Jetzt ist ja alles klar. Ich glaube, Christopher Cross ist in hohem Maße dafür verantwortlich, dass ich plötzlich wieder Lust auf mehr Musik bekam und insgeheim den Entschluss fasste, Stille, Abgeschiedenheit und Ruhe auf mittlere Sicht gesehen, wieder in die berühmt-berüchtigte Tonne zu hauen. Zumal es am Tag darauf Schwierigkeiten mit der Übernachtung gab. In der Ortschaft, die ich wandernd erreichte, befand sich zwar eine Pension, die aber, wie mir bedeutet wurde, bereits seit Jahren geschlossen war. Ein Hotel, so erfuhr ich, hielt der Ort freilich auch bereit. Na, ein Segen, dachte ich, und steuerte das entsprechende Haus an. Dort klingelte ich an der verschlossenen Tür. Einmal, zweimal, mehrfach, immer wieder. Doch nichts tat sich. Erst als ich Anstalten machte, mich schon abzuwenden, erschien plötzlich ein hagerer Kerl Mitte 50 in der Tür, nur mit einer Unterhose bekleidet. Er bat mich, doch hinters Haus auf die Terrasse zu kommen. Ich hielt ihn für den Hoteleigentümer. Der aber war er nicht. Stattdessen ein Nachbar, der die untere Etage des Hauses mit seiner Frau bewohnte. Er kündigte an, die Hotelinhaberin käme gleich und stellte eine Flasche Bier vor mir auf den Tisch. Cheers. Wir kamen ins Gespräch, tranken weiteres Bier. Gegen Mitternacht erschien endlich die Hotelierfrau und erklärte mir, in der benachbarten Kleinstadt würden sich in wenigen Tagen auf der leerstehenden oberen Etage eines Autohauses Kickboxer aus aller Welt prügeln. Ein Turnier. Ihr Haus sei daher ausgebucht. Alle Kickboxer nämlich schliefen hier bei ihr. Und ich? Was nun? Der Hotelnachbar tuschelte kurz mit seiner Frau. Dann schlug er vor, ich könne auf dem Sofa in der Wohnung schlafen. Da schlief sonst immer die Katze, erklärte mir seine Frau nun. Aber die sei tot, sagte der Mann und begann schallend zu lachen. Ich musste unwillkürlich daran denken, wie ich damals auf dem Sofa in der Wohnung meines alten Freundes Bernd immer wieder mal genächtigt hatte, mit all seinen unzähligen Katzen. Notfalls hätte ich auch mit ihrer inzwischen verstorbenen Katze auf dem Sofa genächtigt, sagte ich nun der Frau. Gemeinsam. Gemeinsam für unsere Heimat, fügte ich hinzu, erschrak im selben Moment über das Gesagte und nahm mir fest vor, am nächsten Morgen umgehend wieder nach Hause zu gehen oder besser noch zu fahren. Musik, Musik bitte, gute Nacht und gute Gespräche im 1Live Talk Radio gleich mit Jürgen Domian. Chance of you,